einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Ihr hört uns jetzt, wie wir quasi die Folge, die wir eben gerade schon einmal versucht haben aufzunehmen, nochmal aufnehmen, weil ich glaube, wir haben einfach verpennt, das Knöpfchen zu drücken. Ja, meine Wenigkeit ist der Aushilfs-Jedi und bei mir ist... Das Zeilenende. Willkommen, wir sitzen... Am Teehaus in Stuttgart. Genau. Und genießen den Fernblick auf den Kessel und die Hügel um den Kessel rum. Genau, und auf mein Haupt brennt die Sonne. Immer noch gnadenlos. Auch. Und wir werden nachher auch eine Insta-Story aufnehmen. Damit ihr sehen könnt, wie die Sonne uns nachhaltig verbrannt hat. Wenn es nicht schifft wie Sau bis dahin. Ah, beeilen wir uns einfach. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir diese Folge einfach runterrocken. Ja, wir haben ja eben gerade schon ganz, ganz viel aufgenommen. Dementsprechend müssen wir es einfach gleich nochmal genau so machen, wie wir es gerade eben gemacht haben. Wir flachsen einfach weniger und rocken das Programm runter. Ja, total, total spontane Antworten auch wieder. Ich habe die Hälfte von dem, was ich geantwortet habe, schon wieder vergessen. Ja, also, wir haben einen Random Fact, den... Sponsor, den diese Folge. Den musst du mal sponsern, denn vorhin kam ein Vogel und hat geschissen und das war, damit bist du der Gewinner. Genau, Random Fact. Weil ich nur ein Vogelschiss der Geschichte bin. Mein Random Fact ist, andere Menschen gehen ins Fitnessstudio, um sich für den Sommerurlaub fertig zu machen. Ich freue mich auf meinen Sommerurlaub, um dann ins Fitnessstudio zu gehen. 2 Wochen lang einfach jeden Morgen ins Fitnessstudio und trainieren, damit ich dann am Ende des Sommers so aussehe wie andere am Anfang des Sommers. Aha. Das heißt, du hast am Ende des Sommers dann am Ende des Urlaubs quasi einen Beachbody. Ja, genau. Und stehst da dann und sagst, jetzt Strand, ach nee, scheiße, Büro. Ja, genau. Ich freue mich dann daran, ich mache das ja für mich, nicht für den Strand. Und dann stehe ich abends vor dem Spiegel und ziehe mich aus und freue mich. So, an dieser Stelle hatten wir vorhin einen Selbstbefriedigungs-Gag, den lassen wir jetzt an dieser Stelle weg, weil jetzt kommt der einfach nicht mehr so lustig. Ja, aber das ist das Schöne, wir können jetzt selbstreferenziell auf das Bezug nehmen. Wir haben quasi jetzt einen doppelten Boden in der Folge und die Leute müssen immer vermuten, was davon jetzt auf diesem doppelten Boden schon passiert ist. Das ist ziemlich krass. Also Literaturwissenschaftler haben, glaube ich, Spaß an dieser Folge. Also grundsätzlich ist jetzt die Frage, ist das dann tatsächlich eine Art von Selbstbefriedigung, wenn man quasi so einen Beachbody am Ende hat? Ja. Gut, dann haben wir jetzt quasi das Niveau eines Sex-Podcasts erreicht. Wir können jetzt also quasi, wie die ganzen Berliner Sex-Podcasts auch sagen, hey, wir rocken alle Themen, die uns so in den Trend passen. Wir müssen da auch nicht drauf antworten, weil Call-to-Actions sind egal. Genau. Es geht ja einfach nur um Marketing. Richtig, Reichweite generieren. Wir hingegen beantworten auch sämtliche Selbstbefriedigungsanfragen. Ja, also wir lesen die Dinger sogar. Also das Witzige ist tatsächlich, wenn man uns schreibt auf Instagram, bekommt man tatsächlich sogar eine Antwort und wir lesen den Käse. Also das machen viele nicht. Viele machen eine Call to Action, sagen, hey, schreib mir auf Insta und die kriegen dann wahrscheinlich auch Millionen von Antworten, die sie aber gar nicht alle lesen können vielleicht auch. Das muss man auch noch dazu sagen. Da ist halt ein Call to Action dann schon ein bisschen seltsam, wenn man quasi aufruft und dann aber gar nicht wirklich die Reaktion wahrnehmen möchte. Ja, das ist, so funktioniert halt unsere Aufmerksamkeitsgesellschaft. Ja. Es geht einfach nur darum, Buzz zu erzeugen. Buzz zu erzeugen. Ja, ein schlechtes Marketing kann ich jetzt auch mal vermelden. So in Live hat der Bäcker, bei dem ich letztens war. Der Bäcker, bei dem du letztens warst. Ja, es war nicht in den Ferien, also es war noch nicht mal eine Aushilfe. Okay. Und es gibt ja so ein paar, es gibt ja so die Momente beim Bäcker, wo du tatsächlich so diesen Effekt hast, dass... Hattest du einen Christian Lindner-Moment? Nee, ich stand schon vorne am Tresen. Ach so. Also vor mir stand niemand außer der Mitarbeiterin, bei der ich mich dann auch nicht fragte, ob sie ITlerin ist oder illegal Eingewanderte. Oder FDP-Wählerin. Sondern sie hat mir einfach ein falsches Trinkgeld rausgegeben und das kann ja mal passieren. Also ich meine, es ist menschlich, Menschen machen Fehler, da gibt man mal das Geld falsch raus und dann ist da mal ein Euro zu wenig oder ein paar Cent oder ein Fünfer zu wenig. Mein Heuer, Mann. Kann ja mal passieren. Also... Fehler passieren, es ist menschlich. Es ist echt menschlich. Das ist stimmt. Nicht schlimm. Ich meine, was ein bisschen schwierig ist, ist, wenn du beispielsweise du gehst zum Fight oder zum Sehne, da passiert das lieben gern mal. Und dann gehst du in eine andere Filiale vom Fight oder in eine andere Filiale vom Sehne. Und da passiert es wieder. Da könnte den man gleichen auch, Kunden. Könnte man auf den Verdacht kommen, dass da System hintersteckt. Genau, sobald du dann irgendwie so das zigste Mal in verschiedenen Filialen, dann denkst du so, machen die das beruflich? Offenbar. Aber gut, geschenkt. auch das geschenkt. Interessant wird die Geschichte allerdings dann, wenn du die auf ihren Fehler hinweist und sie nicht mit, oh, Entschuldigung, Fehler behoben, reagieren, sondern dich einladen zu einer Mathe-Exkursion. Ist doch super. Das ist quasi Bäckerei mit Bildung. Ja, im Zuge von Mathe-Abi in Bayern oder München. In Bayern oder in Hamburg. Mhm. In Bayern oder in München. Junge, zwei coole, unterschiedliche Welten in München. So, also das war jetzt mal für den Oberbayern. Der München hat es wieder nicht verstanden. So, der kriegt Untertitel. Genau. Also, Baking meets Building. Baking meets Building. Also quasi die Einladung zum Mitrechnen. Und das können wir jetzt mit verteilten Rollen nochmal nachspielen. Oh ja, wir machen jetzt einen Sketch. Genau, also ich stand also am Tresen, Kunde, ich, deutet auf den Wechselgeldteller. Entschuldigung, ich glaube, Sie haben sich da verzählt. Nur eine Kleinigkeit, kann ja mal passieren. Verkäuferin, bitte? Sie haben sich da wohl verzählt. So, was haben Sie denn bezahlt? Kunde nennt Betrag X. Verkäuferin lädt ein zum Mathe-Exkurs. Genau, und Sie haben mir Y gegeben. Und was meinen Sie, was da nun liegen sollte? Naja, Y minus X, also Z. Und was liegt da? Leider ein Euro zu wenig, also Z minus ein Euro. Verkäuferin schaut jetzt erst auf den Teller, öffnet dann die Kasse, knallt eine 1-Euro-Münze auf den Teller und verkrümelt sich mit einem saftigen So. Genau, also so ist es tatsächlich live passiert. Das war sehr schön. Vor allem sie verkrümelte sich. Ja, ich wollte das gerade lobend erwähnen. Also das ist so geistreich geschrieben, das hätte kein Drehbuchautor für eine Daily Soap besser hinbekommen. Siehst du mal, und da werden ja auch einige in der Zwischenzeit eingestellt. Ich stelle mir gerade vor, wie ein Schauspieler, der diese Regieanweisung bekommt, das umsetzt. Meine Bäckereifachverkäuferin verkrümelt sich. Ja. Nimmt ihr an so ein Brötchen und pult es? Wir geben die Aufgabe mal an Veronika Ferris. Die ist ja da Profi. Ja, dann muss es aber gleichzeitig irgendwie eine Mutter mit einer tragischen Familiengeschichte sein oder so. Da muss Tiefe in der Rolle drin stecken. Dann vergibt sie sich halt. Okay. Also sie vergibt sich am Ende insgesamt. Ja, und sie hat den 1 Euro unterschlagen, weil sie das Gehör irgendwie durchbringen muss. Genau. Und deswegen ist sie auch bei diesem Bäcker, weil der möglicherweise häufiger falsch rausgibt. Ja. Okay. Naja, also wir haben aber mal uns die Mühe gemacht, wir sind ja nicht umsonst die Elite, das Magazin, ja. Wir sind ja nicht mehr die... Investigativ und verbrauchermäßig unterwegs. Genau, also wir haben da tatsächlich mal nachgefragt, also wir haben da eine Mail hingeschrieben. Genau. Marlena hat da mal nachgefragt. Marlena hat nachgefragt, okay. Ja, und die Antwort per Mail, der Vorfall, von dem Sie uns berichten, tut uns sehr leid, also quasi der Verkaufsleiter hat sich dann tatsächlich für seine Verkäuferin in die Bresche geworfen und sich entschuldigt. Wir haben natürlich auch gefragt, ob denn das schulungstechnisch bei den Mitarbeitern so unterrichtet wird oder nicht. Und haben dann auch geschildert, in welcher Filiale das passiert ist. Und er hat dann nochmal geantwortet. Nur durch solche Hinweise unserer Kunden können wir uns verbessern. Deshalb danke an Sie, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wir hoffen, dass Sie in der Filiale zukünftig angemessen bedient werden. Ja, das ist doch nett. Ja, haben die Frau also rausgeschmissen. Das weiß ich nicht. Außer ich sehe die, der Jobkiller. Der Jobkiller. Nee, tatsächlich, ich war jetzt noch nicht mehr da. Und ganz selbstverständlich würde ich sagen, also wenn sie die nicht rausgeworfen haben, die muss jetzt nicht sein. Veronika Ferris wird ja auch nicht ständig rausgeschmissen. Das liegt daran, dass die immer nur Werkverträge hat. Da ist es ja so, wenn diese Dame quasi noch da ist und jetzt tatsächlich geschult werden sollte in Verhalten, dann ist es ja so, das muss ja erstmal fruchten. Und wir haben diesem guten Mann dann auch mitgeteilt, dass wir selbstverständlich nach diesem Vorfall vorerst mal keinen Fuß mehr in seine Bäckerei setzen. Ja. Speziell nicht in diese Filiale, okay. Weil Schulungen brauchen eine Weile, ja. Und die Einsicht, die da raus ist. Und ich meine, wir können jetzt nicht sagen, was unsere Hörer machen, ob die jetzt zum Fight gehen oder nicht, ob die sich quasi auch verarschen lassen wollen beim Wechselgeld oder zum Mathe-Exkurs einladen. Das müssen unsere Hörer selbst entscheiden. Da können wir gar nichts. Ob die Nachhilfe brauchen oder nicht? Genau, also wer Nachhilfe braucht in Mathe, einfach mal auch vielleicht dahin gehen. Vielleicht, das wäre ja zum Beispiel ein Service, wenn der Bäcker tatsächlich sich kategorisch vergibt und man da aber dann quasi bestraft wird für seine Dummheit. Das wäre ja sogar... Das wäre ein Geschäftsmodell, ja. Aber Fakt ist, wer halt nicht in seiner Mittagspause sich ärgern lassen möchte und falsch bedient werden möchte... Der muss sich's halt überlegen und wir haben dann gesagt, ja, also Schulungen und Einsichten benötigen Zeit, um Personal wirklich nachhaltig zu prägen. Ja. Und dementsprechend wollen wir den Lernprozess erstmal abwarten. Also direkt dort wieder einkaufen zu gehen, würde einfach das falsche Signal senden. Ja. Darauf hat er dann leider nicht mehr geantwortet. Das ist traurig. Ja, der wartet halt noch drauf, dass seine Schulungsbemühungen fruchten und dann ist die Verkäuferin aber in Zukunft auch kompetent, Erdbeerschnitten zu verkaufen. Ja, eben. Und wir, also wie gesagt, wir wollen ja denen nicht vermitteln, dass das Verhalten, das sie an den Tag legen, richtig ist. Weil das wäre ja nicht gut. Genau. Deswegen bin ich froh, dass die nächste Filiale vom Veit so weit weg ist, als dass sich das lohnen wird. Ah, da unten ist eine. Also. Von mir daheim. Also Brötchen gibt's bei mir zum Frühstück. Achso, ja. Ja, ja, nee, es gibt ja auch alles mögliche andere. Da gibt's auch Plunder, Rhabarber, Schnitten und... Ja, ja, ich schaffe ja außerhalb. Da gibt's keinen Veit. Achso, ja. Da gibt's andere Bäcker. Andere Bäcker? Ja, Trollsch halt, ne? Trollsch? Ja, also ich hab's da schon sehr geil. Ja, ich meine, mal ganz ernsthaft, du musst dich natürlich schon auf auch fragen, wenn du beim richtigen Bäcker quasi so behandelt wirst, warum sollte ich dann da hingehen und nicht zu dem Teigbatzen auf Bäcker? Weil es da immer noch besser schmeckt. Also meistens. Es gibt da so gewisse Ausnahmen, aber die gewisse Ausnahme ist dankenswerterweise vor einiger Zeit insolvent gegangen. Das siehst du mal, also marktbereinigende Kräfte wirken. Also doch, wenn du Scheißqualität zu überteuerten Preisen ablieferst, dann gehst du halt insolvent. Ja, aber es gibt dann doch durchaus auch gute Teigbatzenaufbacker, die halt fast das gleiche Niveau haben und aber zumindest die gleiche Freundlichkeit an den Tag legen. Das stimmt, die sind da immer sehr freundlich. Also wenn ich den Service mitbezahle, dann mache ich das halt bei dem einen Bäcker, der mich halt beim Wechselgeld bescheißt, einfach mal nicht. Ja, verständlich. Ja. Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen. Ich merke das. Du bist halt langsam in dem Alter, wo man sich stundenlang über einen Euro zu wenig Wechselgeld beim Bäcker aufregen kann. Ja, aber wir haben eine schöne Brücke an dieser Stelle. Wir werden stundenlang drüber aufregen oder stundenlang drüber sprechen. Wir haben ein Promi-Interview. Ja, und dadurch, dass wir die immer für unsere Promis vorbereiten und in dem Fall wieder wie immer keinen Promi dabei haben, muss ich sie für dich vorbereiten. Weil ich mich ja auch konsequent weigere, hier irgendwas vorzubereiten. Also du bereitest auch die nicht für die Promis vor. Dementsprechend, über welches Thema könntest du dir eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? Ich könnte spontan eine... Doppelte Brücke übrigens. Ja, spontan einen 30-minütigen Vortrag über das moralische Gesetz in mir nach Kant halten. Das wird funktionieren. Okay. Bis heute. Ich habe schon. Auch mit Gegenfragen? Auch mit Gegenfragen, ja. Auch die Detailfragen dann quasi. Ich würde auch die Detailfragen noch hinbekommen, ja. Doch, ich glaube schon, also im Gesamtwerk bin ich einigermaßen bewandert. Und das Schöne an Philosophie ist ja, dass das alles immer Auslegungssache ist. Und im Zweifelsfall kann ich mich immer darauf zurückziehen, dass das meine Interpretation der ganzen Sache ist. Und wenn dann einer zu kritisch nachfragt, sagst du einfach, fick dich. Dann sage ich einfach, fick dich, ja. Okay, das ist schön. Ich bin da sehr konsequent. Oder ich sage, falsche Frage. Philosophie ist so schlicht. Ja, was denkst du, ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Alkohol. Immer okay. Noch. Gut, dann diskutieren wir gar nicht lang. Das, genau. Dritte Frage, und das ist da bitte nicht die gleiche Antwort. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Du kennst meinen Kühlschrank. Ja. Also weißt du, dass es gemein ist, mir die Alkoholantwort zu verbieten. Weil es muss ja ein bisschen in die Tiefe gehen. Also wir wollen ja ein bisschen tiefer. In den Tiefkühler, da darf auch nie Alkohol fehlen. Da ist eigentlich immer eine Flasche Jägermeister oder eine Flasche Rum drin. Manchmal auch eine Flasche Wodka. Ja, aber was darf im Kühlschrank jetzt nie fehlen? Ist halt eine Kühl-Gefrier-Kombination. Aber im Kühlschrank nie fehlen darf Käse. Käse ist wichtig. Käse ist lebensnotwendig. Ohne Käse ist das Zeilenende unglücklich. Also so Frischkäse auch zum Beispiel? Nee, oder Quark? Also Frischkäse darf auch drin sein, aber das ist nicht so wichtig wie so ein schöner Schnittkäse, so ein Emmentaler oder ein Tilsiter, so einer, der richtig schön stinkt. Oder so ein Weichkäse, so Camembert... Oder so weißer Balkankäse dann. Ja, der ist ein bisschen problematisch auf dem Knäckebrot, habe ich so die Erfahrung gemacht. Aber für Käse würde ich auch noch, wenn ich abends irgendwie von längerer Abwesenheit heimkomme und der Penny in 10 Minuten zumacht, nochmal losziehen und so eine Packung abgepackten Billig-Plastik-Scheibenkäse kaufen. Ja, aber Feta ist ja zum Beispiel so ein gesünder Käse. Feta hat verdammt viel Fett. Ja, aber der ist physikalisch fit. Der ist physikalisch was? Der ist gesund, also da gibt's doch... Da gab es doch in den 90ern dieses I like to move it, move it, to move it. Und an einer Stelle singt er ja Physikale Feta, Physikale Feta, Physikale Feta, Physikale Feta. Und da geht es quasi um physikalischen, also der ist quasi bewegungslastig. Bewegungsfeta. Physikale Feta. Ja, super. Ja, wobei, ich glaube, da haben sie sich eigentlich den falschen Käse für genommen, weil also da ist harzer Roller doch Der effizientere. Auch physikalisch. Auch physikalisch, ja, wenn dir die mal runterfällt und dann einmal quer über den Küchenboden rollt, dann verbrauchst du sämtliche Kalorien, die du dir damit reinfutterst. Ich überlege gerade, ob eine Romadur nicht sogar physikalisch ist, weil die Leute Fluchtkräfte haben. Ja. Ja, also wenn man den Weilchen zu lange im Kühlschrank lässt, das rate ich sowieso bei Weichkäse, den ihr kauft, lasst den einfach mal 2 Wochen übers Verfallsdatum im Kühlschrank liegen. Eure Mitbewohner werden euch lieben. Die Fliehkräfte. Oh, ja, ich habe Hunger. Ja, welche Geschichte aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern und Enkeln am häufigsten erzählen? Keine. Weil keine. Warum nicht? Weil keine Kinder, keine Enkel. Warum nicht? Weil ich keine Kinder mag. Ja, du kannst es doch adoptieren. Ich mag keine Kinder. Ja, aber keine Kinder zu mögen, schadet nicht, sich trotzdem welche anzuschaffen. Guck dir die Welt da draußen an. Da haben ganz viele Kinder, die sie nicht mögen. Richtig, ich schaue mir diese Welt an und stelle mir die Frage, will ich da noch mehr Kinder drin haben oder reichen nicht die, die schon da sind? Ja, aber du könntest adoptieren. Ja, aber dann wären mehr Kinder da. Ja, du könntest, nee, wäre ja nicht, weil ja, du würdest ja nur eins, quasi, das jetzt schon im Bestand da ist, quasi, ist wie ein Bestandshaus, du brauchst keinen Neubau, du hast ein Haus, das ja, nee, aber im Unterschied zu diesen Bestandsbauten, obwohl, das ist sehr ähnlich, das ist, wie auf dem Land halt, ne? Also, ich meine, so Kinder adoptieren ist ja nicht so einfach, die musst du meistens irgendwie für teuer Geld von irgendwoher einfliegen lassen, so aus russischen, Kinderheimen. Das geht auch natürlich nicht schneller, Waisenhaus. Ja, Spende aus der Schweiz. Russische Waisenhäuser halt, ne? Spende aus der Schweiz. Ja, das dauert aber dann halt trotzdem so sein Weilchen, dass es dann, wenn du das nicht machst, ist das wie auf dem Land, ne? Wo Häuser leer stehen, die verfallen auch mit der Zeit und die Natur holt es sich zurück. Ja, also wenn ich einfach mal keine Kinder adoptiere, löst sich das Problem auch von selbst. Ja, und linke Hausbesetzer wollen halt einfach nicht raus aufs Land. Ja, genau, warum auch immer. Dabei könnten die da so viele Sachen besetzen. Ja, tun sie nicht. Vor allem, das wäre ja doch mal so eine Option, so quasi so ein paar. Also das würde ja die Situation in Berlin auch entschärfen. Ich meine, in Berlin haben wir ja eh das Problem, du hast in Berlin eine Wohnungsknappheit, eine Wohnraumknappheit. Wenn du in Berlin war bis 1990, befreit vom Wehrdienst. Ja. Du könntest einfach den Wehrdienst für Berlin rückwirkend nochmal einführen, so für so ein paar Pflichtjahre. Dann würden die ganzen SEO-Schaben, Influencer-Maden und die ganzen Pissnelken einfach alle aus Berlin abhauen. Und dann hättest du das Problem nicht mehr, weil dann wäre da auf einmal Wohnraum. Dann würden auf einmal die Leute aus Berlin verschwinden. Die einen haben ja, keine Ahnung, sind eh zu alt. Und die anderen... Man ist nie zu alt, um sein Vaterland zu verteidigen. Und du könntest damit quasi damit auch dafür sorgen, dass viele... viele Linke, ja, so Berlin wieder verlassen würden, also als Hausbesetzer, weil ist blöd, wenn du ein Hausbesitzer bist und dann kommt an deine Adresse von einem besetzten Haus quasi eine Zivildienstaufforderung oder eine Wehrdienstaufforderung. Mhm. Ja, wobei, dann könntest du quasi so Dörfer rund um Cottbus, da wo ja eh nur Nazis wohnen, eigentlich, also wir sind ja da gnadenlos. Wir, so Dörfer wie Dresden, meinst du? Nee, wirklich rund um Cottbus. Wie hat uns einer mal so schön geschrieben, du Arschloch, du hast gar keine Ahnung, wie es ist um Cottbus, hier sind die Menschen total nett, das würdest du aber nicht wissen, weil wenn du hierher kommst, würdest du erstmal auf die Fresse kriegen, hast du nämlich verdient. Wo ich mir dachte, merkst du selbst. Ja, also Volksgemeinschaft ist total schön für die Leute, die drin sind. Ja, gut, also wir streichen die Geschichte aus deiner Jugend, die du erzählen würdest. Und führen lieber den Wehrdienst in Berlin wieder ein. Ja, wobei ich sehe... Und die Hausbesetzer-Szene treiben wir nach Brandenburg. Genau. Wobei ich dann nach wie vor das Problem sehe, ich könnte mir vorstellen, Linke sind ja immer so Besserwisser, die würden wahrscheinlich erstmal prozessieren und darauf hinweisen, dass sie im Terrorcamp in Palästina genug gelernt haben und sich den Wehrdienst sparen können. Ja. In welchem Videospiel wärst du gerne ein Teil der Welt? Also nicht zwingend unbedingt der Held, sondern tatsächlich in welcher Videospielwelt? Ich wäre gerne in einem Arcade-Game, ich wäre gerne bei den Lemmingen. Okay, also du würdest die ganze Zeit nur stumpf durch die Gegend rennen und hoffen, dass du nicht irgendwo gegen die Wand rennst, ja, oder irgendwo runterfällst. Ja. Und du würdest hoffen, dass du am Ende der bist, der überlebt und... Genau. Und dann chillen. Für den... okay. Das ist irgendwie so eine Materia-Welt, oder? Das ist so eine Materia-Welt, ja genau. Es gibt da diesen wunderschönen Song, wo der überlebende Lemming da sitzt und Enten füttert. Naja, wir reden aber schon von der Welt an sich. Also du bist den ganzen Tag nur auf Achse quasi. Ja, aber das ist total stupide. Du musst nicht selber denken, du musst einfach nur stur geradeaus laufen. Das ist total toll. Ja, das Problem an solchen Videospielwelten ist ja, dass du, wenn du quasi in dieser Welt bist, lebst du ja in der Regel fast immer dann natürlich in einer eigentlich ziemlich blöden Welt, weil während des Spiels regiert ja da immer das Böse eigentlich. Ja. Also du kämpfst ja immer gegen das Böse und du bist der Gute und in dem Augenblick, wo das Spiel quasi läuft, also das ist ja die Videospielwelt, in der du bist. Das heißt, wenn du kannst natürlich jederzeit sagen, ja, ich wäre gerne in der Videospielwelt am Ende des Spiels, nach dem Spiel. Aber das ist ja blöd. Also wir reden, die Frage zielt schon darauf ab, wo du bist während des Spiels. Irgendwie. Ja, und ja, da, auch da ist Lemmingen, glaube ich, die bessere Alternative, weil das keine totalitäre Dingsherrschaft ist. Ich glaube, so Pac-Man hätte auch so seinen Reiz, glaube ich. Ne? Da hat man solche Probleme einfach auch nicht. Laufen und vergeistern, wegrennen und fressen. Ja, genau. Fressen. Also du merkst was, ne? Also die Computerspielewelten waren früher auch positiver. In dunklen Gängen Pillen fressen. Ja. Oh, das erinnert mich an manchen Elektroclub. Berliner Techno-Szene. Genau. Oder Stuttgarter Techno-Szene. Oder egal welche Techno-Szene. Egal wo, Hauptsache Techno-Szene. Wo würdest du gern leben? Wahrscheinlich wäre ich in Sims oder sowas, so Inselleben. Ja, okay, du würdest. Weil da hast du ja den freien Willen möglichst hoch und du hast. Ja, also solange bis die Dummbratze, die das Spiel spielt, den freien Willen auf niedrig runtersetzt und dann hast du so richtig verloren. Nein, du bist ja tatsächlich einfach nur Teil der Welt. Also du bist nicht unbedingt die Figur. Du bist nicht unbedingt der Held. Ja, aber du kannst ja jederzeit wechseln und du kannst nicht jede Figur spielen. Sicher? Ja, ich glaube, das Fähige ist nicht. Du kannst nur die eingestellten Familien. Es gibt aber so viele Familien, die quasi als separate Figuren durch die Gegend rennen. Okay, ja, aber. Weil die müssten ja alle irgendwo wohnen. Genau, ja, aber die sind aber trotzdem irgendwie immer den Hauptcharakteren zu Willen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, aber Fakt ist, es ist ja ein Teil der Welt. Also in welcher Welt würdest du leben? Also irgendwo so auf so einem Inselparadies bei The Sims. Also, na gut, ja. Ich wäre ja nicht eine Figur in dem Spiel an sich, sondern ich würde nur in dieser Welt leben. Also ich persönlich würde ja in dieser Welt leben. Okay. Das heißt, du wärst ein pixeliges Nageltier. Ich wäre ein pixeliges Nageltier mit grünen Haaren und blauem Kleidchen. Ja, das ist doch schön. Also so groß ist der Unterschied zur Realität da auch nicht. Ja. Aber kehren wir zurück in die Realität. Was ist dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat. Soll ich mit meinem eröffnen? Ja, eröffne du mal mit deinem. Okay, also meins ist, denn wenn man nicht sagen kann, dass man nicht meint, was man sagt, wenn man dann nicht wissen kann, dass andere nicht wissen können, was gemeint ist, wenn man sagt, dass man nicht meint, was man sagt, kann man auch nicht sagen, dass man meint, was man sagt, weil dann nicht, weil dies dann entweder eine überflüssige und verdächtige Verdopplung ist, oder die Negation einer ohnehin inkommunikablen Negation. Also es ist Nicolas Luhmann zur Nicht-Kommunizierbarkeit von Aufrichtigkeit. Ja, das ist sowas von banal. Aber trotzdem so verschwurbelt verpackt. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Ja, ja. Seite 311. Seite 311 von 1573. Ja, leider kurz danach gestorben, der gute Mann. Glücklicherweise, ansonsten... Ich meine, also wie man über Banalitäten so viele Wörter produzieren kann, ist mir ja nach wie vor ein Rätsel. Das kannst du heute noch Jürgen Habermas fragen. Aha. Der lebt noch, der ist gerade 90 geworden. Ich habe Gerüchte halber davon gehört. Aber das ist, also Diskurstheoretikern verweigere ich die Kommunikation. Warum? Weil Diskurstheorie totaler Schwachsinn ist. Also... Ganz ernsthaft, ne? Also die Diskurstheorie geht ja immer vom herrschaftsfreien Diskurs aus, wo sich alle lieb haben und auf der Blümchenwiese zusammensitzen und diskutieren. Und das ist als Gedankenspiel, wie keine Ahnung, wie Entscheidungsprozesse laufen sollten, ja vielleicht ganz reizvoll, bis man an den Punkt kommt, wo man feststellt, dass irgendjemand eine Entscheidung treffen muss und das Ganze nicht mehr funktioniert. Aber es passiert noch viel früher, wenn du das Ganze nämlich irgendwie aktiv in der Gesellschaft anwenden möchtest, dann stellst du fest, so scheiße, so einen herrschaftsfreien Diskurs. Hammer hier nicht irgendwie, ne? Das ist irgendwie ungleiche Verteilung von Ressourcen, von Macht, von Ansehen, von Redezeit oder so. Und dann ist Otto Apel so ein Weggefährt von Habermas auf die Idee gekommen, na gut, also dann, wenn wir keinen herrschaftsfreien Diskurs herstellen können, alle, die herrschaftsfreien Diskurs herstellen wollen, dürfen genau solche Arschlöcher sein und lügen und betrügen und anderen die Unwahrheit erzählen, um auf das gute Ziel hinzuarbeiten, dass wir irgendwann alle in einer Gesellschaft des herrschaftsfreien Diskurses leben. Dachte ich mir auch, ja, genau, schlechte Dinge für einen guten Zweck. Geile Idee. Funktioniert. Das Schöne ist, wir haben das jetzt auf Band und ich kann mir das daheim nochmal anhören und verstehen. Ja, das ist... Weil Habermas. Das ist so. Also kurz, Habermas, kurz gesagt, ist linksidealistischer Blödsinn. Okay. Mehr muss man über Habermas tatsächlich, glaube ich, nicht wissen. Krass. Krass. Genau, ich freue mich schon auf den Shitstorm. Ja, was ist jetzt dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat, ich mag ja ganz viel von dem, was Konrad Adenauer gesagt hat. Okay. Also das berühmt-berüchtigte Geschwätz von gestern. Aber es gibt auch mal, es gibt was sehr Schönes, das hat er über seinen damaligen Außenminister gesagt, Heinrich von Brentano, so älterer Herr, alleinstehend. Wurde er, was so wie Altmaier heute. Ja, genau. So, was er denn so von ihm halte und was er über ihn und seinen Lebenswandel so denkt, hat er nur gesagt, ja, solange er mich nicht anpackt. Und da denke ich mir, also in die 50er Jahren waren zwar miefig, aber irgendwie waren wir da in manchen, gerade konservativen Köpfen weiter, als wir das heute sind. Ja, ja gut, das könnte die Merkel nicht sagen über den Altmaier. Ja, aber Annegret Kramp-Karrenbauer könnte das beispielsweise sagen. Auch nicht über den Altmaier. Hast du dir Annegret Kramp-Karrenbauer mal genauer angeschaut? Hast du dir Altmaier mal angeschaut? Ja. Der Witz funktioniert ja nur unter Männern quasi. Ich bin mir da... Wenn man Altmaier unterstellt, er ist schwul, würde Frau Kramp-Karrenbauer ja nicht sagen können, solange er mich nicht anpackt. Naja, bei Annegret Kramp-Karrenbauer bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass die eine Schwester von Kathi Karrenbauer ist und wir wissen ja alle, dass die mit zweitem Vornamen Walter heißt. Also das ist schon sehr männlich. Ja. Ach, die Zerstörung der Krampf-Karrenbauer. Krapfen. Ich hätte jetzt gerne Krapfen. Können wir gleich noch zum Fight gehen, Krapfen kaufen? Nein. Die Frage überspringen wir dann und nehmen dann tatsächlich die Bonusfrage von Mel, denn wir haben von Mel von den Taschen-Uschis. Oh, ja. An dieser Stelle können wir einfach mal kurz über die Taschen-Uschis über den grünen Klee loben. Toller Podcast, hört ihn euch an, können wir echt nur empfehlen, denn die beiden Damen haben uns... Die haben uns eine Frage gestellt. Ja, nee, die Mel hat eine Frage. Ah, ja, sorry. Und, ich war geistig bei den schreienden Kindern da unten, habe überlegt, was ich schmeißen kann. Weiß nicht, Krapfen vom Veit? Aber nur die vom Vortag vielleicht. Das Wechselgeld, das ihre Mutter unterschlagen hat. Ja. Auf alle Fälle. Und zwar die Taschenuschis haben die Tage über den privaten Bereich gesprochen. Ah, okay. So. Also und den öffentlichen Bereich quasi so. Wie ist es eigentlich in der Öffentlichkeit und in der Privatsphäre? Wo? Das Private im Öffentlichen. Genau, das Private im Öffentlichen. Wie haben wir es denn gern? Ah ja. Also ich erinnere mich. Wenn ihr unsere Folge dazu gehört habt, hört bei denen rein. Kann man nur empfehlen. Und die gute Dame hat rausgefunden, du hast ja auch über Bücher gebloggt und wir haben auch schon über Bücher gesprochen. Ja, so hin und wieder. Teil meiner düsteren Vergangenheit, von denen ich meinen Enkel nie erzählen werde. Genau. Und welches Buch hat dich nachhaltig beeinflusst, beziehungsweise durch schwere Zeiten gebracht? Ja. Also ich kann da auch schon erst zuerst antworten. Du kannst da was zu sagen? Dann also bei mir ist es... halt das doch mal kurz. Bei mir ist es Fettlogik überwinden, denn das ist so das Buch, in dem einfach nochmal so einem richtig schönen Nackenschlag verpasst wird, im Sinne von, du bist doch Wissenschaftler und du hast doch verstanden, was Wissenschaft ist. Also, hast du das Ziel abzunehmen? Dann nimm doch einfach mal die Wissenschaft bei der Hand und folge ihr mal durch die Erkenntnis. Denn tatsächlich, du hast ja so manchmal so die inneren Schweinehunde, die du überwinden musst. Und diese inneren Schweinehunde, die bekämpfst du mit so Ausreden, wie, ja, aber ich habe ja dies und das und selben jenes. Und dann liest du halt mal nach in diesem Buch und da steht dann halt drin, ja, dies, selben und jenes hat durchaus einen Einfluss. Hm? Dieser Einfluss ist allerdings, minimalst. Hm? Also wenn du halt, keine Ahnung, sagst, ich habe Stoffwechselschwierigkeiten und meine Schilddrüse, die macht da Probleme und dann kannst du halt mal in wissenschaftlichen Arbeiten nachlesen, was denn da tatsächlich so der Effekt von Schilddrüse möglicherweise in Kalorien ist. Denn wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, abnehmen heißt einfach nur weniger fressen als verbrennen. Ja. So, und möglicherweise verbrennt halt durch eine schlechtere Schilddrüse der Körper ein bisschen anders als... Aber das sind dann auch noch Kalorienanzahlen, die du dann halt rechnen kannst und dementsprechend also lauter solche Mythen, die man sich eigentlich selber macht, oder lauter solche Behauptungen, die man selber macht, so von wegen, ja, aber andere machen das ja auch so und so und so. Ich weiß nicht, wenn du manchmal mit Freunden irgendwo zu Burger King gehst und siehst, die hauen sich bei Burger King halt auch die gleiche Portion rein wie du, ist halt immer die Frage, was essen die sonst? Ja. Und wenn die halt an dem Tag dann sich bei Burger King was reinhauen, aber dann den lieben langen Tag lang sonst nichts muffeln, dann, ja. Kaloriendefizit, ja. Und dementsprechend, oder einfach nur ausgeglichene Kalorien, die bleiben dann schlank und dementsprechend. Genau. Ja. Okay. Und das war so bei mir das Buch, das bei mir so nachhaltig geprägt hat, zu sagen, okay, geh halt einfach mal vernünftig okay. mit Wissenschaft um. Okay. Ja, was mich nachhaltig geprägt oder durch eine schwere Zeit begleitet hat. Ich will jetzt nicht schon wieder über Kant reden, wobei ich dem intellektuell doch einiges verdanke. Aber, ach Gott, also man erwartet bei dieser Frage ja immer, dass man irgendwie so total das tolle Buch genannt bekommt und sonst irgendwas. Das ist so eine klassische Feuilleton-Frage. Ehrlich gesagt, wann immer ich ein kleiner, unglücklicher Teenager war, so unglücklich verliebt oder sonst irgendwas, es gab, oder ich glaube, die gibt es sogar noch, Himmelsstürmer Verlag hieß das so, Verlag für schwule Literatur, da gab es so wirklich so ganz billige, schlecht lektorierte Liebesromane. Mit so erste große Liebe und Coming Out und alles ist schwierig, aber am Ende wird alles gut. Also schwule Groschenromane quasi. Schwule Groschenromane, ja. Okay. Nur, dass die Dinger schweineteuer waren, weil es Special Interest ist und ne, dann hast du immer hast du halt immer die höheren Preise. Warte, stopp mal. Special Interest? Das ist Special Interest. Also Moment, halt kurz. Das war damals. Die Quote für Homosexualität liegt bei 10%. Ja. Die Quote für rechtsradikale Vollärsche lag lange Zeit auch so etwa bei 10%. Aber rechte Literatur war leicht günstiger zu haben. Jetzt stellt sich. Gibt's für ein paar Cent am Kiosk jeden jetzt Tag. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Statistik mit den rechten Vollärschen richtig war. Ich habe da ja sowieso meine Zweifel, was diese 10% Bodensatz der Gesellschaft angeht. Ich bin ja eher der Meinung, dass 90% der Gesellschaft Bodensatz ist. Wie viel Auflage hat die Bild? Die haben doch 4 bis 8 Millionen. Also 8 hatten sie früher, jetzt haben sie 4. Ja. Ich glaube, damit kommst du auf genau die 10% Rechte. Ja, genau, ja. Wir haben jetzt gesagt, dass alle Bildleser recht sind. Ja, es tut. Er hat es gesagt. Ja, also, ja. Es, so weit so. Wollte ich mich nicht aus dem Fenster legen. So, ich disse zwar alle möglichen Randgruppen, aber an die Randgruppe der Bildleser habe ich mich bislang noch nicht rangetraut. So, mal gucken, wie viel Shitstürme wir mit dieser Folge tatsächlich kriegen, weil das war wieder einer. Ja, Wallingen. Ja, ich glaube, das war ein Abschluss. Also, liebe Mel, schwule Groschenheftchen. Ja, genau. Ist die Antwort. Ich habe meinen Bücherschrank jetzt vor einiger Zeit ausgemistet. Die sind mir dann wieder in die Hände gefallen, so nach 10 Jahren wieder. Ich konnte es auch echt nicht übers Herz bringen, mich von denen zu trennen, weil die mir damals unheimlich viel bedeutet haben. Ich habe dann mal reingelesen und mir gedacht, scheiße, konnten die sich keinen Lektor leisten? Und oh Gott, was ist das eigentlich für eine Rotzgeschichte? Aber das war damals, das war so meine kleine Weltflucht. Da war alles gut und heil und es war schön. Das hat mir echt geholfen. Okay. Na dann. Also von daher steht zu euren Guilty Pleasures. Perfekt. Dann haben wir da tatsächlich mal auch eine Antwort. Und dementsprechend, ich glaube, das war's auch schon wieder. Genau, wir haben es geschafft, ne? Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich alles, was wir vorhin besprochen hatten, einfach so konzentriert nochmal in eine Essenz gegossen. Komprimiert, haben die schlechten Witze wieder rausgeschmissen. Genau, die richtig schlechten auch. Genau, und haben nur die normalen dagelassen, also weil wir euch ja auch nicht zu viel Niveau zumuten können. Ja. Die Kinder sind übrigens immer noch da. Ja klar, die turnen hier hinten rum. Widerlich. Und sie haben sich nicht verletzt, das ist eigentlich... Traurig. Nein, ich meine, sie sind ja nicht überwacht von ihren Eltern und sie haben sogar Schwerter dabei. Also, das muss man sagen, es gibt noch Hoffnung. Es gibt nicht neue Helikoptereltern. Ja, aber die hätten dafür gesorgt, dass die gar nicht erst hier rumturnen, das wäre schön. Lass den Kindern ihren Spaß. Die müssen ja auch erstmal sich austoben, bevor sie dann irgendwann produktive Teile dieser Gesellschaft werden. Genau. Beim Bäcker hinterm Tresen. Beim Bäcker hinterm Tresen. Oder eben in der Fabrik. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.